Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Radbert. Ich sitze hier zusammen mit Radbert und der Radbert stellt sich gleich jetzt erstmal einfach eben vor. Ich bin Radbert, hallo. Ich bin ein Pirat. Du bist Pirat und dein Nick? Mein Nick ist Seymour. Wie lange bist du eigentlich schon Pirat? 4 Monate jetzt, glaube ich. Bist du eigentlich ein fleißiger Pirat? Ach ja, geht so. Ich nehme das Piratisieren immer dann, wenn ich keinen Bock auf wichtigere Dinge habe, wie Steuererklärung. Ich glaube, das ist eine Piratenkrankheit. Ich glaube, wenn das Finanzamt sehen würde, dass jemand Pirat ist, dann verstehen sie auch, wenn die Einkommensteuererklärung zu spät kommt. Aber Radbert, ich habe natürlich versucht, jetzt so eine ganz, ganz redaktionell toll die Brücke zu schlagen zu dem, was du so treibst. Und deswegen machen wir heute auch ein ganz kleines Gespräch. Du hast da so komische Sachen angefangen. Wir haben ja in der Piratenpartei festgestellt, jede etablierte Partei hat es, nur wir haben es nicht in der Piratenpartei. Und das ist ein Newsletter. Erzähl mal. Ja, hat irgendwie so ein bisschen angefangen im Zusammenhang mit so Themen, die ständig wieder alle beschäftigen, wie Mitgliedsbeiträge, die Diskussion um den Fanshop und dergleichen. Und ich habe mich dann mal bei verschiedenen Leuten erkundigt, bei Fragen, die ich da so hatte, und stellte fest, dass Leute wie beispielsweise unser Generalsekretär eigentlich dazu eine ganze Menge zu sagen haben, auch vernünftige und überzeugende Dinge, aber sie lassen die irgendwie nicht raus und der Verband weiß darüber nicht Bescheid und es kommt irgendwie nirgends an, diese Antworten. Vielleicht, weil auch keiner die Fragen stellt, keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich mir an dem Abend, es wäre eine super Sache, wenn es sowas halt gäbe, nicht wahr? Ein Medium mit Reichweite, wo sowas halt kommuniziert werden kann. Und das Ähnlichste, was wir in dem Moment hatten zu so einem Medium, war der Krähennest-Podcast. Ja, du hast auch gerade was Entscheidendes gesagt. Also diese Dinge, die irgendwo am Rande diskutiert werden. Also wenn zum Beispiel ein Carsten Trojan in einer Sitzung erzählt, dass x-mal darauf hingewiesen wird im Rahmen der fehlenden nicht gezahlten Mitgliedsbeiträge, dass der erste Beitrag auch wirklich überwiesen werden muss, dann hört man das und versteht auch, dass die wirklich alles dafür getan haben. Und das ist eine schöne Information, erreicht aber die wenigsten. Von diesen Informationen gibt es einen ganzen Haufen und ich gebe dir Unrecht. Das ist alles theoretisch bekannt, denn es steht immer irgendwo in irgendeinem Wiki oder wurde auf irgendeiner Aufzeichnung mit irgendeinem Mitschnitt in Minute 365 bestimmt auch mal erwähnt. Und dafür soll es ja das Krähennest geben und du bist dann auf die Idee gekommen, auch noch einen Krähennest-Newsletter zu machen, nämlich das, was an Transparenz eh da ist, noch ein wenig zusammenzufassen. Da habe ich das so richtig gesagt. Ja, weil die Sache ist ja die, im Wiki findet man ja nichts. Und das wird auch noch raume Zeit dauern, bis man da irgendwas findet. Und bis man da durchblickt, ist man schon, sag ich mal, fast bei seiner 10-jährigen Piratennadel, falls es sowas gibt, so in Silber. Sondern es heißt ja immer so leicht ironisch, wenn du was im Wiki suchst, such es lieber über Google. Ja, das haben wir auch schon extra öfter erwähnt und ich werde es auch immer wieder sagen, nehmt bei Google Piratenpartei und dann den Suchbegriff. Dann habt ihr eine ziemlich gute Chance, im Wiki das zu finden, was ihr sucht. Damit hast du es ja auch rausgelassen, du bist damit ein Krähennest-Kollege, auch wenn du da eher der Schreiberling bist. Jetzt lass uns das auch ganz transparent machen und erzähl den Leuten mal, wo sie sich für die Newsletter eintragen können, was ja auch dann schlussendlich die ganz neue Krähennest-Seite werden soll. Die gibt es schon, es weiß nur keiner wo und die Antwort steht irgendwo im Wiki, wird keinem helfen. Würdest du unserem Millionenpublikum das verraten? Ja, die Newsletter-Seite findet man unterhalb der Seite von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Da ist dann eine Seite /Newsletter. Das bedeutet, wenn ich auf die Seite piratenpartei-nrw.de gehe, dann auf Wiki klicke, da ist oben, ganz oben auf der Seite ist ein Punkt Wiki, dann finde ich Arbeitsgruppen, da wiederum finde ich Öffentlichkeitsarbeit und da finde ich dann den Link auf den Krähennest-Newsletter-Blog. Nicht wirklich, da muss ich nochmal /Newsletter eingeben am Ende dieser Öffentlichkeitsarbeitsseite. Die ist also auch ziemlich gut im Wiki versteckt und man findet sie nicht wirklich unbedingt gut, außer man hat die NRW-Info-Mailingliste abonniert. Das ist natürlich wirklich ein absolutes Muss für jeden NRW-Piraten und da geht in Zukunft hoffentlich mindestens einmal in der Woche die Info-Mail drüber, sobald der neue Newsletter fertig ist, dass die neue Newsletter-Ausgabe fertig ist und da kriegt man dann den Direktlink. Du hast uns gerade gerettet. Ich möchte trotzdem etwas tun, nämlich erzählen, wie man direkt auf die Krähennest-Newsletter-Seite kommt oder Krähennest-Podcast-Seite, die neue. Wir haben ja derzeit zwei, spielt aber keine Rolle. Alle Wege führen nach Rom. Und zwar heißt die Seite, ihr kennt das Ding dann mit dem http://. Und da packt ihr natürlich ein blog.piratenpartei-nrw.de/krähennest. Natürlich mit AE. Und schon seid ihr da, wo ihr hin wollt. Ich glaube ja nicht, dass ich das jetzt jemand merken konnte. Ja, aber das ist ja das Schöne. Für eine Kassette nimmt man einfach einen Bleistift, steckt es in die Kassette rein und dreht das ganze Ding zurück. Dann kann man das nochmal hören. Voraussetzung ist, dass man einen Weg hat, ein MP3 auf einer Kassette zu speichern. Ach, ich hole meinen Kassettenrekord. Nein. Aber ja, Thema Newsletter. Und jeder hat diesen Newsletter mittlerweile bekommen, wenn er auf der NRW-Mailingliste abonniert ist. Denn die letzte Ausgabe habe ich das entsprechende PDF direkt dran gehängt. Unser geliebter politischer Geschäftsführer, der Klaus Hammer, hatte nämlich die Idee, dass das vor allen Dingen auch eine super Sache für die Offliner ist oder zumindest mal werden könnte, wenn die Leute da mehr Berichte und Zusammenfassungen reinschreiben und dann nicht immer bloß Links zu Protokollen und Videoclips und so weiter drin sind. Und wolltest du was sagen? Ja, aber mir hat mal jemand gesagt, dass ich nicht so oft unterbrechen soll. Ach so, muss ein kluger Mensch gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Gut. Ach, doch, das ist doch richtig einfach. Mir egal. Du hast ja, wir hatten ja ein einstündiges Vorgespräch für diesen Podcast, so ungefähr. Und da hast du ja erwähnt, dass du diesen Newsletter im Wiki-Format anlegst mit dem tollen Ergebnis, dass man sehr leicht einen sicherlich optisch nicht perfekten Ausdruck, aber einen inhaltlich guten Ausdruck auf die Reihe kriegt. Und damit könnten wir ja jetzt einfach mal einen Aufruf an die Stammtische starten und sagen, hey, druckt euch doch mal ein, zwei Dinger von diesen Newslettern aus und nehmt sie mit zum Stammtisch, um die Offliner damit zu beglücken, oder? Klar, vor allen Dingen, wenn man damit rechnen muss, dass halt da eine Menge Offliner hinkommen oder auch ältere Piraten in Spe. Ich habe gehört, wir haben in Soest jetzt beispielsweise jede Menge von der Rentnerpartei gekapert, direkt, nicht wahr? Ja, ich habe es immer eine gute Sache. Ich habe es im Rumpfunk gesehen. Lass auch nochmal Werbung machen. Kennst du den Rumpfunk? Nie gehört. Naja, gibst einfach bei YouTube ein Rumpfunk und dann kann man sich solche Sendungen angucken. War jetzt Werbung für jemanden, der immer die Sendung ins Netz befreit. Aber wieder zurück zum Newsletter. Da ist berichtet worden über die Rentnerpartei, über die Rentner, die aus der Rentnerpartei in die Piratenpartei in Soest übergewechselt sind. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Ja, Thema Offliner. Und für die ist es natürlich besonders super. Also ich habe den Newsletter jetzt so aufgebaut, ne, dass ich da halt so eine Wiki-Seite draus gemacht habe, weil das halt ist zwar immer noch eine Menge Arbeit, aber man kriegt auf die Weise relativ zügig und relativ einfach eine geordnete Struktur da rein. Und die kann man auch dann super einfach in ein geordnetes PDF mit aktivem Inhaltsverzeichnis überführen. Sodass man also einfach nur auf so eine Überschrift klicken muss im Inhaltsverzeichnis und ist sofort an der Stelle, wo man hin will. Ne? Sei es Neues über die AKs oder Neues von den AGs oder Neues aus der Fraktion. Und das ist also, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, sehr schnell, sehr handhabbar. Aber so richtig nützlich wird es halt erst, wenn man dazu nichts oder nicht viel anderes mehr braucht. Momentan ist es noch so, da steht dann beispielsweise höchstens drin, Neues aus den AKs, ja, der und der AK hat gemumbled und dann ist da ein Link drin zu dem Protokoll. Ne? Und wenn man jetzt wissen will, was die da gemacht haben, müsste man da draufklicken und das Protokoll anklicken. Dazu müsste man schon wieder online sein, da muss man durch das Protokoll durchsteigen. Ist auch die Frage, wie intensiv es gibt da. Ich habe jetzt die Protokollschreibekultur der verschiedenen AKs und AGs kennengelernt und der Regio-Kreisverbände ganz zu schweigen. Das ist doch alles sehr, sehr unterschiedlich, sage ich mal. Und optimal wäre es von daher, wenn man in dem Newsletter direkt so einen kleinen Bericht von so einem Event hätte. Ne? Ein Satz dazu, was ist das Wichtigste, was uns letzte Woche bewegt hat? Ein Satz dazu, was haben wir uns jetzt als Wichtigstes vorgenommen für nächste Woche? Oder vielleicht auch nur Stichworte. Sowas kann jeder schreiben und wenn ihr das macht, dann sind die anderen im ganzen Landesverband direkt sofort informiert über das, was ihr da macht. Und damit wäre wieder der Transparenz ein bisschen Genüge getan. Dann sagt doch bitte gleich, an welche E-Mail-Adresse derjenige das schicken kann. Das braucht man gar nicht an die E-Mail-Adresse schicken, sondern auf der Newsletter-Seite ist ein Sammelpad verlinkt. Das ist die nächste geniale Einrichtung, ohne mich loben zu wollen. Aber der Trick dabei ist, dass ich halt dieses Sammelpad angelegt habe und das bleibt immer gleich. Es hat auch eine super kryptische Adresse, aber das bleibt immer die gleiche Adresse. Und das wird dann einmal in der Woche ausgewertet und zum Newsletter umgewandelt. Das heißt, man muss einfach bloß alles in den Sammelpad reinschreiben, was man irgendwie so hat an der richtigen Stelle. Sein Datum, seine Ankündigung, sein Bericht, sonst irgendwie was. Und das kommt dann ganz von alleine in den Newsletter. Radbert, ich weiß nicht, ob du es vertragen kannst, aber jetzt muss ich dich mal loben. Wir sind zwar Krähennest-Kollegen, aber du bist der Schreiberling, der sich bisher nahezu fast alleine die ganze Arbeit gemacht hat. Und das ist eine, wirklich eine tolle Sache, wie es funktioniert hat. Wir wünschen uns natürlich, dass das weiterhin so geht und es ist klar, dass die Qualität von einer Person alleine kaum zu halten ist. Und deswegen möchte ich da gleich zum kleinen Aufruf überleiten und sagen, schaut euch den Newsletter an und wer sich in irgendeiner Form dran beteiligen will, und ich denke mal an die Arbeitskreise, ist das, das ist eigentlich ein Muss, dass ihr da helft. Und für alle anderen, hey, wer Laune hat, helft dem Radbert, denn die anderen Podcaster sind eben Podcaster und die helfen auch mal aus. Aber ich glaube, die können besser podcasten als schreiben. Und das ist genau der Punkt. Aber wer gerne schreibt, der sollte sich tatsächlich melden und den Radbett dabei unterstützen. Ja, und man kann auch, wenn man nicht gerne schreibt, da mithelfen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt da genügend andere Aufgaben außer Schreiben. Zum Beispiel Termine recherchieren. Der Terminteil, denke ich, wird mittelfristig so das attraktivste Magnetfeature an dem ganzen Newsletter sein. Denn ich habe da zum Beispiel hinten diesen globalen Terminteil eingebaut, nenne ich das. Ist ein sehr unattraktiver Name, also jetzt nicht unbedingt so eine sexy Überschrift. Aber da sind halt alle Termine verschmolzen. Ne? Das heißt, man sieht direkt an jedem Tag, was da für Termine sind. Und wenn da viele Termine sind, stehen die da alle direkt an dem Tag. Also es ist quasi ein Terminkalender für den kompletten Landesverband und sogar stellenweise mit Terminen, die über den Landesverband hinausgehen. Ne? So interessante von außerhalb, wie zum Beispiel dieses super Highlight von der PGESM nächste Woche. 24.07. ist die fantastische Podiumsdiskussion mit dem Regeling und dem Bofinger über den ESM-Vertrag. Zwei absolute Schwergewichte und ohne den Newsletter wäre ich da nie drauf gestoßen. Naja, es ist ja sogar so, wir loben uns jetzt gegenseitig ein bisschen, ich mich gerade selber und meine Kollegen mit, aber ja, ohne Flachs, ich hätte nicht so, ich wäre über den Fanshop, Folge 61 nur zu empfehlen, hat Bernd Pirat gemacht mit Klaus Hammer und Michael Levedag. Ich wäre nicht so umfassend um den Stand des Fanshops informiert gewesen und wie weit die Idee schon fortgeschritten ist, wenn ich diesen Podcast nicht gehört hätte. Das ist eben das, was wir meinen mit Transparenz. More Power. Ich habe übrigens jetzt schon, ich glaube, mir ist gerade schon ein Titel für diesen Podcast eingefallen. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass der Titel sowas lauten könnte wie Ab in den Papierkorb und wir machen es nochmal. Nein, der Titel lautet Wir müssen mehr werden wie etablierte Parteien, ... Ich wette, ja. Das wird dann ganz viel angeklickt. Bestimmt. Wir brauchen auch einen Newsletter. Das mache ich auch, ja. Ach so, jetzt verstehe ich, wie du das wie. Ah, ich dachte jetzt, du hättest anstatt als nur wie. Oh Gott, oh Gott. Schneidest du da ein bisschen noch was raus aus diesem Podcast? Ja, klar. Das sage ich immer, ja. Also an der Stelle, damit ihr es auch mal wisst, so wirklich rausschneiden und zensieren, passiert tatsächlich echt selten. Also da muss mich schon einer konkret drum bitten. Und bei manchen ignoriere ich das dann einfach, auch wenn sie drum bitten, wie bei dir zum Beispiel. Ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr. Okay, Radbert. Haben wir alles zum Thema Newsletter gesagt, was gesagt werden sollte? Ja, ich glaube schon, ja. Okay, dann würde ich sagen, ich danke dir und dann lass uns diesen Podcast damit beschließen und wünsche dir noch einen schönen Abend. Auch so. Tschüss, Radbert. Bis dann. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.